Invasive Arten – ein unterschätztes Problem. Die Verschmutzung der Umwelt, wie wir sie heute überall auf der Welt, aber besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern erleben, hat ganz klar negative Auswirkungen auf die Natur und ihre Artenvielfalt. Das leuchtet ein und ist den meisten Menschen mehr oder weniger bewusst. Doch auch gebietsfremde Arten bereiten, etwas weniger offensichtlich, immer wieder große Probleme. Diese können gewissermaßen über einen neuen Lebensraum herfallen und dort großen Schaden anrichten. Solche Arten werden deshalb als invasiv bezeichnet. Nicht jede fremde Art zählt zu dieser Kategorie, ist in dieser Weise übergriffig. Manchmal leben neue und alte Bewohner auch ganz friedlich nebeneinander oder ergänzen sich sogar prächtig. So waren viele Nahrungspflanzen, etwa Weizen oder Reis, in den USA ursprünglich nicht heimisch, werden dort aber seit langem ohne Probleme angebaut. Umgekehrt brachten spanische Eroberer Pflanzen wie Kartoffeln, Tomaten, Paprika oder Mais mit nach Europa, die von unseren Speiseplänen nicht mehr wegzudenken sind. Aber häufig geht es weniger friedlich zu. Es kommt zu Angriffen auf einheimische Arten. Gebietsfremde Arten werden oft zufällig eingeschleppt, nicht selten durch Reisende oder Transporte. Zebramuscheln zum Beispiel waren ursprünglich nur in ukrainischen und russischen Gewässern zu finden und gelangten, meist angeheftet an Schiffsbäuchen, unabsichtlich in andere Weltgegenden. Heute findet man sie in Nordamerika, Großbritannien, Irland, Schweden und einigen anderen Ländern. Dort richten sie große ökologische und ökonomische Schäden an, weil sie über wurzelartige Proteinfäden verfügen, mit denen sie sich an Steinen, Hafenanlagen, Booten und Wasserleitungen regelrecht festkrallen können. Auch einheimischen Muscheln setzen sie kräftig zu, indem sie diese durch ihr Andocken gewissermaßen bewegungsunfähig machen und so am Essen und Vermehren hindern.